SWR 2 Leben. Computer haben nicht nur das Leben der Erwachsenen, sondern auch das von Kindern und Jugendlichen grundlegend verändert. Vor allem Jungen und junge Männer suchen in der virtuellen Welt der Computerspiele nach Herausforderungen, die sie in der realen Welt nicht mehr finden. Die Szene der sogenannten Gamer ist sehr aktiv und dabei, das Spielen am Computer als Sport zu etablieren. Fritz Schütte hat sich in der Szene umgehört. Ich gebe selbst zu, ich bin sehr, sehr viel am PC, aber ich habe irgendwie auch nicht den Eindruck gewonnen, dass es mir in irgendeiner Weise geschadet hat. Der Profispieler und der Fan. Meine Eltern sagen, spiel mal nicht mehr so viel, mache lieber Hausaufgaben. Und ich mache ja auch Hausaufgaben, aber keine Ahnung. Die merken das nicht so, dass ich Hausaufgaben mache. Killerspiele gehören in Deutschland verboten. Sie animieren Jugendliche, andere Menschen zu töten. Der Politiker und der Manager. Den Jungs bringt das einfach nichts mehr, auf den Server irgendwo zu connecten. Dann schießen sie die um, das bringt nichts. Das ist vielleicht 50% des Spiels gut zu treffen, aber die anderen 50% sind Harmonie, Teamplay. Der Sportwissenschaftler. Die E-Sportler sehen gar nicht diesen vordergründigen Handlungsstrang des Spiels. Es geht gar nicht darum, dort jemanden zu töten, sondern für die sind eigentlich die hintergründigen taktischen Maßnahmen die Elemente, die den Sport ausmachen. Unter dem Tisch wird ein Turnschuh. Navid Javadi hat Stress. Einer bitte down. Noch mehr bitte. Okay. Oh, die wollen mich holen. Er duckt sich hinter eine Kiste, späht um die Ecke und schießt. Die Plateau wahrscheinlich. Hey, Plateau. Jetzt rennen. Hey, jetzt rennen. Muss blitzen. Handgranaten fliegen, Schüsse peitschen. Bei Counter-Strike müssen Polizisten ihre Gegner daran hindern, eine Bombe zu zünden. Das Ganze spielt sich auf dem Computerbildschirm ab. Vier junge Männer sitzen nebeneinander an weißen Bürotischen. Für Navid, Franz, Tim und Christian alias Capio, Gore, Silver und Blizzard ist Counter-Strike nicht einfach ein Spiel, sondern Sport. Der Trainingsraum von Mousesports ist ein kahles Büro mit weißen Wänden. In der Ecke brummt ein Kühlschrank, auf dem eine Packung Cornflakes steht. Über dem Dach des Nachbarhauses senkt sich die Sonne. Irgendwo da draußen sitzen die Gegner an ihren Computern. Der letzte Schusswechsel, dann lehnen sich die vier entspannt zurück. Franz läuft auf Socken über den Teppichboden. Aus seiner Reisetasche kramt er eine Tastatur hervor, ein Headset und eine Maus. Ein Skifahrer hat auch seine eigenen Skier mit dabei, sonst wird er einfach niemals diese Leistung haben, die er gewohnt ist. Mit der Maus spiele ich halt seit 5 Jahren, die ist einfach wie meine Hand. Mit einer anderen könnte ich niemals so gut spielen. Seit 5 Jahren pendelt Franz zwischen Wien und Köln hin und her. Wenn viele Turniere anstehen oder Pflichtspiele, dann kann man schon sagen, fast jede Woche oder jede zweite Woche. Während Franz seinen Computer einrichtet, nimmt Tim einen Schluck aus einer Mineralwasserflasche und schaut auf die Uhr. Es ist 8:30. Noch eine halbe Stunde bis zum Ligaspiel, das für die Fans live übertragen wird. Im Internet-Fernsehkanal Giga 2. Die können das sich quasi auf einem virtuellen Schlachtfeld, sage ich mal, können die sich das angucken, was wir da machen. Da wird sich dann auch zeitgleich in diesen Kommentaren hier ausgelassen. Tim Hochgräbe, ein sportlicher Typ mit breiten Schultern, hat den Chat aufgeschlagen. Hier können die Fans den Spielern ihre Meinung sagen. Ihr seht irgendwie pimpig aus, steht da, und Maus ist einfach scheiße. Ja. Fundierte Meinung. Das ist alles anonym. Also da muss man eigentlich nicht wirklich antworten. Es ist wie überall, sagt er. Wenn du gewinnst, bist du der Größte und wenn du verlierst, der letzte Depp. Tim ist seit Anfang des Jahres bei Mousesports unter Vertrag und verdient rund 2000 Euro im Monat. Für einen Turniersieg bekommt das Team schon mal 15.000 Euro. Das meiste Geld aber bringen Sponsorenverträge. Angefangen hat es wie bei allen, sagt Tim, mit Freunden und Counter-Strike-Partys. Eigentlich wie so ein Sportler fängt man dann wirklich an, so an seinen Schwächen zu arbeiten, was man halt davor als sogenannter Fun-Gamer halt überhaupt nicht macht. Da spielt man einfach nur drauf los und zockt. Wenn wir Steak waschen sollten, dann zieht der am besten zur Mitte steht, mit USP runter. Der Rest rusht über die rechte Seite. Das fünfte Mannschaftsmitglied konnte nicht zum Training anreisen. Sitzt zu Hause und hört per Internet, wie der Mannschaftskapitän die Taktik festlegt. Navid ist Vollzeitprofi, der einzige im Team. Die anderen studieren oder machen eine Ausbildung. Geht mal bitte schon auf den Server. Der Server ist ein großer Rechner, auf dem sich die Spieler einloggen müssen. Die Stimme aus dem Hintergrund gehört Genghis Djangotülü, dem Manager des Teams. An den Kühlschrank gelehnt hatte er alle Monitore im Blick und mahnt zur Eile. Jungs müssen auf den Server und dann geht's halt los. Man lässt ja beim Fußballspiel im Stadion auch nicht die Zuschauer 20 Minuten warten. Man muss schon pünktlich sein, weil man so einen Strafpunkt kriegt. Es geht um die Qualifikation zum Finale der E-Sport League, der Bundesliga im Computersport. Der Gegner heißt ID Gaming. Ich flash jetzt, ja? Ja, go. Gegner auf Plateau links. Platuno! Ohne schießbar ist Heck! Ohne schießbar ist Heck! Ich zieh durch. Nice, Mann! Ich hab den. Auf dem Niveau können nur wenige mithalten, sagt Genghis und zieht an seiner Zigarette. Man braucht gute Skills, sicheres Aiming. Dass man halt mit dem Fadenkreuz, mit der Maus, Hand-Augen-Koordination schnell auf dem Gegner ist. Lang kommt, 2-3! Sauber halt. Schön, Jungs! Auf dem Bildschirm zuckt eine Figur im Kugelhagel. An der Wand Blutflecken. Es sind solche Details, die deretwegen Counter-Strike immer wieder in die Kritik gerät. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das zu Aggression führt und irgendwie die Gedankenwelt von jüngeren Menschen pervertiert, sage ich mal. Aber das sind halt meist Leute, die sozial halt auch isoliert sind. Total unausgeglichen sind und irgendwann drehen die am Rad und passieren halt irgendwelche schrecklichen Sachen. Aber die richtig guten Spieler sind halt ausgeglichen, die gehen feiern, die machen ihren Sport, die haben halt ein groß soziales Umfeld. Genghis hat Basketball gespielt, Christian Tennis. Und er hier, Genghis deutet auf Tim, war Torschützenkönig in der zweiten Hockey-Bundesliga. Also E-Sport kann halt auch mal für die breite Masse werden, dass man in die Zeitung guckt und sagt, ah, ja, die haben meine Lieblingsmannschaft gestern Counter-Strike gespielt oder mein Lieblingsspieler StarCraft. Und da wollen wir hin. Wenn wir die runterholen, sind die komplett am Sack. Die Mäuse tun sich unerwartet schwer mit dem Gegner. Ein geschickter Spielzug rettet schließlich ein Unentschieden. Viele Computerspieler sind Mitglied im E-Sport-Bund, der sich um Aufnahme in den Deutschen Sportbund bemüht, um politisch anerkannt und entsprechend gefördert zu werden. Man kann über weite Strecken E-Sport als Sport bezeichnen, bin ich ganz fest von überzeugt. Christian Stahl ist Sportsoziologe an der Uni Stuttgart. Computerspielen hat nicht viel mit körperlicher Bewegung zu tun, aber das spricht nicht dagegen. Schachspielen oder Schießen gilt auch als Sport. In dem Spiel Counter-Strike ist die durchschnittliche Trainingsdauer 3 Stunden pro Tag. Und das kann man natürlich schon vergleichen mit einem Spitzensportler, der ähnliche Trainingszeiten aufweist. Christian Stahl wertet gerade eine Umfrage unter Computerspielern aus, die ihr Hobby als Sport betrachten und in Vereinen, sogenannten Clans organisiert, am Ligabetrieb teilnehmen. Es wird geschätzt, so 250, vielleicht 350.000 Sportler, die regelmäßig E-Sport betreiben. Das ist absolut überraschend viel. Es gibt Seiten, zum Beispiel zu europäischen Ligen, dort sind Klicks innerhalb eines Tages von 500, 600, 700.000 Benutzern auf den Seiten. Und wenn man sich das anschaut, da sind hauptsächlich Jugendliche, dann ist es ein absolut wichtiges, zentrales Element der modernen Jugendkultur. Christian Stahl hat die Jugendlichen zunächst mal nach ihrem Alter gefragt, nach ihrer Schulbildung und ihren Familienverhältnissen. Was ist überhaupt der E-Sportler? Also stimmt dieses Vorurteil, was eigentlich auch oft durch die Medien transportiert ist, das Kind, das zu Hause sitzt, Vater und Mutter nicht zu Hause und nicht weiß, was es mit der Zeit anfangen soll und anfängt, Computer zu spielen. Dann am besten noch in einem 18-stöckigen Hochhaus, wo es keine Bewegungsräume gibt draußen, wo sie halt eben nicht durch die Wiesen springen können. Das wäre für mich jetzt das Klischee eines E-Sportlers. Und genau dieses Klischee ist offenbar nicht zu finden, also so viel kann ich zumindest schon mal sagen. Die Jugendlichen geben bereitwillig Auskunft, meint Christian Stahl, wenn sie nicht das Gefühl haben, von vornherein für Stubenhocker oder potenzielle Amokläufer gehalten zu werden. Wettkampf und Fitness haben für sie einen hohen Stellenwert. Es gibt auch viele E-Sportler, die sogar behaupten, dass sportliche Aktivität oder Leistungsfähigkeit für sie wichtig ist in ihrem E-Sport. Also dieses der dicke, der vielleicht auch körperlich verfettete Mensch, der da vor dem Computer sitzt, das scheint auch nicht zu stimmen. Die Untersuchung soll einen ersten Lichtstrahl in die Szene werfen. Christian Stahl ist Mitte 30 und selber kein Computerspieler. Auch für ihn waren E-Sport-Veranstaltungen eine fremde Welt. Und das ist schon enorm. Also da wird gejubelt wie beim normalen Sport auch. Da gibt es dann Spielsituationen, wo es spitz auf Knopf steht. Also ähnliche Spannungsbögen eigentlich auch wie beim normalen Sport auch. Der Festsaal des Gürzenich, der guten Stube Kölns, wie es auf der Internetseite heißt, ist an diesem Wochenende in der Hand von Jugendlichen, die die Finalspiele der ESL Pro Series live miterleben wollen. Am Nachmittag wurden bereits die Meister im virtuellen Fußball ermittelt. Höhepunkt jedoch ist das Finale in Counter-Strike. Das wohl bekannteste deutsche Team hier ist für euch, die Mausports. Ein Applaus, bitte schön. Den Mäusen, einheitlich in roten T-Shirts, ist die Anspannung anzumerken. Sie würdigen die Gegner keines Blickes. Hier ist das Team, das dieses Jahr Mausports besiegen will. Der einmalige Gewinner der ESL Pro Series. Hier ist heute Benedettis. Während sich die Teams in Nebenräume vor ihre Computer zurückziehen, erscheint auf riesigen Bildschirmen die Map. Die Map ist das Szenario, auf dem sich die Teams bekämpfen werden. Das Spielfeld sozusagen. In diesem Fall sieht es aus wie eine Tiefgarage. Fans aus ganz Deutschland sind angereist. Die meisten spielen in unteren Ligen, kennen sich unter Pseudonymen wie Smiley oder Hacky und wissen, dass sie gegen die Cracks absolut chancenlos wären. Ja, doch, man muss also, glaube ich, auch schon die Voraussetzungen dafür haben und genug Zeit auch. Und Ehrgeiz, glaube ich. Also auch jeden Tag sich 3 Stunden vor einen Rechner zu setzen oder länger, schafft, glaube ich, auch nicht jeder. Also ich hätte da keine Lust zu, mich da jeden Tag 4-5 Stunden vor einen Rechner zu setzen und dann immer nur zu spielen die ganze Zeit. Die Stimmung ist aufgeheizt. Man will jetzt hier beginnen, wir wollen auch, dass es losgeht. Ja, jetzt geht's los, jetzt kommt die Ansage live after Restarts. Nochmal einen Riesenapplaus für das anstehende Finale. Mausports ist ein Unternehmen mit Angestellten für die Website und für die Akquise von Sponsoren. Das Management ist ausgegliedert in der Firma Freaks for You. Mausports ist das Bayern München des E-Sport, sagt Geschäftsführer Patrick Becker. Das gibt kleinere Clans, die halt Spieler hervorbringen, die talentiert sind, die wir sehen. Das ist halt so, wenn wir halt merken, dass sie so gut sind, dass sie mehr, wesentlich mehr wert sind, dann sprechen wir so direkt in den Teams an und wärmen sie sozusagen ab. Unser Team hat 2005 77.000 Euro mehr gewonnen. Das heißt, durch 5 ist schon relativ viel für einen Spieler im Jahr, plus die Aufwandsentschädigung und die Gehälter, die sie bekommen. Das heißt, im Durchschnitt kann ein richtig guter Counter-Strike-Spieler 2.000 im Monat verdienen. Die Keimzelle des Clans war das E-Sport-Café in Berlin, dessen Betreiber die Jugendlichen sogar mit PCs für das Training zu Hause ausrüstete. Yilmaz Ozan ist mittlerweile 35. Also wenn man das vor 10 Jahren wirklich erwartet hätte, müsste man schon verrückt gewesen sein. Ja, das ist übrigens einer meiner ersten Spieler von dem Café damals. Witzig. Ein Jugendlicher mit kurzen Haaren und Brille gesellt sich zu uns. Es ist Jonas Bollack, alias Johnny R. Der war der allererste wirklich professionelle Spieler, der erste wirklich bezahlte Spieler. Wenn man sich in der Szene ein bisschen auskennt, ist er wirklich eine Legende, das ist so. Johnny R. hat sich vor einigen Jahren vom Counter-Strike zurückgezogen. Er ist jetzt German Marketing-Koordinator einer Firma, die Computerzubehör vertreibt. Computerspiele habe ich schon mein ganzes Leben lang gespielt. Ich kann gar nicht mehr zurückdenken, womit es wirklich angefangen hat. Marble Madness, Flimbo's Quest, Defender of the Crown, also die ganz alten Amiga-Schinken. Dann gab es dann halt die Zeit, wo ich viel Konsolen gespielt habe. Nintendo kam raus, Super Nintendo. Und irgendwann kam die Zeit, wo PCs, Internet, wo sowas neu kam. Da hatten wir ISDN bekommen, dann habe ich es immer mal geschafft, im Monat eine 1000 irgendwas Mark Internetrechnung über die ISDN-Leitung zu verursachen, was meinen Eltern etwas ungehalten gestimmt wird, aber... Jonas Bollack ist immer noch ein leidenschaftlicher Spieler, bevorzugt jetzt allerdings World of Warcraft, ein Spiel, dem, wie er glaubt, die Zukunft gehört. Ich habe wirklich schon immer extrem viel gespielt, aber bin jetzt nicht übermäßig fett oder irgendwie so, glaube ich, nur vom PC gehockt habe und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie total verblödet bin. Ich halte mich da auch noch für recht normal. Nach furiosem Auftakt hat Mausports das Heft aus der Hand geben müssen und wird das Finale verlieren. Ich glaube, momentan läuft alles gegen Mausports, auch die Psyche, die er mitspielt. Jetzt sehen wir hier eine Sparung, ne? Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst los. Abbruchstrecken, drei, Doppeltrack. Es gibt ja durchaus auch die kritischen Stimmen, die sagen, es gibt dort so etwas wie Spielsucht. Ja, also dass die Leute süchtig werden von diesem schnellen Erfolg. Also es ist ja ein relativ baldiger Erfolg, vor allem wenn man anfängt zu spielen, eine relativ schnelle Rückmeldung, ob man gut ist oder schlecht ist. Aber diese schnelle Rückmeldung kann natürlich auch dazu führen, dass man mal wieder hofft, im nächsten Spiel besser zu sein. Ja, und da vielleicht auch einen zusätzlichen Impuls bekommt, doch nochmal ein Spiel zu starten. Nacht für Nacht tauchen Millionen Menschen weltweit in eine Fantasy-Welt ein. Sie übernehmen Missionen, bekämpfen Monster und sammeln Erfahrungspunkte. Fremde Menschen begegnen sich virtuell. Für viele ist das so faszinierend, dass sie völlig die Zeit vergessen. Die E-Sportler haben eine Weile gebraucht, um World of Warcraft als Wettkampfspiel zu entdecken. Ein Wochenende im Juli. Im vornehmen Kongresszentrum in Hamburg treten erstmals live auf einem Turnier die besten World of Warcraft-Teams gegeneinander an. Englisch ist zu hören und Italienisch. Noch steht World of Warcraft im Schatten von Warcraft, einem Strategiespiel vom gleichen Hersteller, bei dem Clan-Mitglieder im 1:1-Modus gegeneinander antreten. Auf großen Monitoren verfolgen die Zuschauer die Partie SK Mio gegen Lucifer. Bei dir fällt es dann noch einen weiteren Person, selber gekickt, alles wenig XP, Level 2,5 gegen Level 3. Ein Warcraft-Spiel kann sich hinziehen. Anders als bei Counter-Strike bewegt der Spieler hier aus der Vogelperspektive ganze Schlachtreihen und muss sich auch um deren Versorgung mit Waffen und Rohstoffen kümmern. Sebastian Weißhaar hat die Liga vor 5 Jahren mitbegründet. Am Anfang war die Liga, sagen wir mal, noch sehr europäisch orientiert. Und dann kamen so nach 1-2 Jahren dann auch die Amerikaner dazu und noch ein Jahr später die Koreaner und noch ein weiteres Jahr später die Chinesen. Und jetzt haben wir wirklich Spieler aus 4 Kontinenten, die gleichzeitig Woche für Woche gegeneinander im Internet Warcraft 3 spielen. Und ja, was am Anfang, sage ich mal, so ein bisschen ein Hobbyprojekt von Schülern war, ist 4,5 Jahre später die bedeutendste Teamliga auf der Welt geworden. Die ersten Finalrunden fanden im Internet statt. Jetzt kann das Publikum die Stars auch live erleben. Einem Virtuosen wie No Jie Wook alias Lucifer zuzuschauen, ist selbst für Sebastian Weißhaar eine Augenweide. Er hat so einen richtigen Fluss in seinem Spiel, die ganze Zeit durchgehend, wo jeder Tastengriff wirklich genau eingeübt ist, 100-fach, 1000-fach trainiert ist und genau sitzt immer. Spitzenkönner bringen es auf über 400 Tastenanschläge in der Minute. Das mal pro Sekunde hochrechnet, sind das dann so 7 Klicks pro Sekunde. Selbst wenn man einfach nur, sag ich mal, sinnlos auf der Tastatur rumhacken würde, ist es schon schwierig, das zu erreichen. Nur bei denen hat wirklich jeder Klick wirklich auch einen Effekt und einen Sinn. Und das ist wirklich, finde ich, extrem beeindruckend. Da fordert natürlich auch eine Menge Übung und Training. In Korea ist Computerspielen Volkssport. Am beliebtesten dort ist das Spiel StarCraft, das in einer Science-Fiction-Welt spielt. Also in Korea ist halt, was man in Deutschland sich nicht vorstellen kann, wird StarCraft im Fernsehen übertragen, wo man sehen kann, wie viele Zuschauer da einfach sitzen. StarCraft-Spielen werden wie Stars geflyt, wie Popstars einfach. Min-Sik Ko ist in Düsseldorf aufgewachsen und managt das koreanisch-chinesische Warcraft-Team World Elite. Wir waren jetzt dieses Jahr allein schon in Köln, Berlin und Hamburg. Meine Spieler sind zum Beispiel jetzt vorgestern gekommen, Donnerstagnachmittag. Und man kriegt von Deutschland selbst ja nicht viel mit eigentlich. Also die meiste wird eh nur trainiert, wenn kein Spiel ansteht. Da muss ich schon sagen, ich bin da schon ein bisschen für den Deutschen. Ja, jetzt kann man auch mal ein bisschen parteiisch sein. Der Deutsche, man sieht ihn auf dem Bildschirm, hat die langen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Er ist hochkonzentriert. Lange Zeit sieht es nach einer Sensation aus, aber schließlich muss er doch die Segel streichen. Ich komme aus Friesland, aus Aurich. Mein Name ist Daniel Holthus und mein Pseudonym SK Mio. SK Mio war 6-mal in Folge deutscher Warcraft-Meister und dennoch hatte er es international schwer. Gerade gegen die Koreaner, weil die teilweise 10 Stunden trainieren und das wirklich als Fulltime-Job sehen und sehr gut bezahlt werden auch. Und die nimmt es noch ein Stückchen ernster als ich. Daniel Holthus ist 21, hat mit 11 seinen ersten Computer gekauft, wohnt bei seinen Eltern und will demnächst anfangen zu studieren. Ich hatte nicht das Gefühl, zu wenig Freizeit zu haben oder zu wenig Zeit, um für die Schule irgendwas zu tun. Eigentlich ging das alles glatt. Irgendwann konnte ich damit sogar Geld verdienen mit meinem Hobby. Und ich konnte sehr viel reisen. Also ich war 2-mal in Amerika. Ich war in Seoul, Südkorea und in Xi'an in China. Ich habe immer zugesichert, ich mache mein Abitur. Das habe ich auch getan. Und dann war eigentlich alles okay. Deutschland, würde man ja sagen, wird man sein Kind nie mehrere Stunden am Rechner lassen. In Korea ist das halt anders, dadurch, dass man halt mit diesen Spielen schon aufwächst, indem man schon früh in diese Gaming-Cafés geht und da halt spielt und so. Natürlich Am Anfang sind halt die Eltern ein bisschen skeptisch darüber. Aber dann sieht man halt, wenn man Erfolg hat und das Geld reinkommt. Also ich meine, die Spieler sind ja recht jung, so 21, 20 Jahre. Wenn man dann so 1.500 Euro so im Monat verdient, denke ich mal, ist das schon ganz gut. Selbst wenn sie Verständnis zeigen, deutsche Eltern knüpfen Erlaubnisse an Bedingungen. Ich spiele auch täglich einmal 2 Stunden und ich mache auch immer Hausaufgaben. Nico lässt sich gerade ein Poster signieren. Er ist 13. Natürlich würde es ihm gefallen, in seinem Sport ganz weit nach vorne zu kommen. Ich trainiere jetzt nicht darauf so hin, aber wenn es kommt, dann kommt es. Wenn sich E-Sportler nicht mit Eltern arrangieren müssen, dann mit der Freundin. Am Anfang war das so gewesen, da hat sie mich immer gefragt, ob das sein muss. Beispielsweise habe ich meinen PC im Wohnzimmer stehen und sie guckt leidenschaftlich gern Fernseher. Und ich habe dann ein Ligaspiel, dann sage ich mal, mein Fernsehleiter, dann macht ihr das auch. Also sie weicht da schon Toleranz hoch. Ob Counter-Strike, StarCraft oder WarCraft, E-Sport ist eine Männerwelt. Ja, die meisten Zuschauer sind halt Männer, das merken wir schon. Keine Ahnung, sonst nicht. So etwas wie Wohlbefinden, Entspannung, Gesundheit, das sind eher Frauenmotive im Sport. Aber das gibt es derzeit noch nicht im E-Sport-Bereich. Das heißt aber nicht, dass es das nie geben wird. Ich weiß, dass es in Amerika inzwischen so weit ist, dass die für ältere Menschen schon maßgeschneiderte Computerspiele programmieren, wo dann es darum geht, dass die Älteren sich um ein virtuelles Tier, einen virtuellen Menschen kümmern müssen. Es scheint dort Spielformen zu geben, die auf bestimmte Zielgruppen eben genau maßgeschneidert sind. Der Webtower in Berlin-Siemensstadt. Ein Bürogebäude an einer Ausfallstraße, gesäumt von Tankstellen und Autohäusern. Freaks for You steht auf dem Türschild. Auf dem Flur dahinter stapeln sich leere Pappkartons. Junge Männer sitzen in den Zimmern vor Computern. Darunter auch eine Frau. Christina Tanu-Meyer aus Bremen ist Praktikantin, Counter-Strike-Spielerin und Managerin des Mouseboards Female Teams. Ich würde sagen, dass Frauen überlegter spielen, dass sie langsamer spielen, einfach um wirklich jede Möglichkeit auszuchecken, ob irgendwo ein Feind hinter irgendeiner Ecke sitzen kann. Und Männer spielen aggressiver, schneller, werfen Granaten und ziehen sofort nach, um zu gucken, ob irgendwo was ist. Also ich finde schon, dass man da einen deutlichen Unterschied sehen kann. Auf dem normalen Server, wo Hans gegen Franz spielt, meint sie, fällt das nicht auf. Tanu ist durch einen Freund zum E-Sport gekommen. Dass Frauen zum Spielen animieren, ist selten. Ich hatte bei einem Spiel 3 Freundinnen zu Hause sitzen hinter mir. Die wollten sich das einfach mal angucken, wie ich spiele und wie ich mit meinen Mädels im Ventrilo kommuniziere, um die Taktiken abzusprechen. Man sitzt quasi alleine vor seinem Rechner in seiner eigenen Welt und feiert, dass man diese Runde gewonnen hat, mit den Leuten, mit denen man zusammen spielt, die auch alle separat einzeln zu Hause sitzen und sich gerade über diese Runde freuen. Und hinter mir saßen diese 3 Mädels, die irgendwie die Welt nicht mehr verstanden haben, warum ich da jetzt alleine vor diesem Computer sitze und mich gefreut habe, bis sie das wirklich alles nach und nach verstanden haben und das doch dann ganz toll fanden. Am Ende des Flurs das Fernsehstudio des Internetkanals GameSports. Ein Pult. Von dort aus kommentieren wir immer. Und dahinter eine Couchgarnitur. Hier machen wir mal so einen kleinen Talk dann. Matthias Remmel alias Knochen hat gerade journalistische Großkampftage hinter sich. Die E-Sport-Weltmeisterschaft in Paris. Wir hatten dann immer Live-Schalten nach Paris übers Telefon, dann mit dem Teammanager von Deutschland gesprochen. Ja, wie dann der allgemeine Tag war, auch aus der Sicht der Deutschen, was es für Überraschungen gab. Ein Counter-Strike-Spiel wird genauso akribisch analysiert wie ein Fußballspiel. Wie der Aufbau war, wo die Lücken lagen, ob es vielleicht eine andere Taktik besser gebracht hätte, ob sie zu defensiv gespielt haben, ob sie zu offensiv gespielt haben oder dass sie einfach nicht getroffen haben. Auch sowas kommt natürlich vor. In der deutschen Nationalmannschaft war zum Beispiel jetzt ein Spieler von Alternate Attacks. Der ist Mittwoch nach Paris geflogen, Mittwochnachmittag wieder zurück, weil er Donnerstag noch ein Abi hatte und Freitag ebenfalls und ist dann die ganze Zeit hin und her gependelt. Ich denke, sowas schlaucht natürlich auch und sowas versucht man natürlich auch, solche Hintergrundinfos eben einzubinden in die Moderation dann und auch in die Analyse, woran es gelegen haben kann. Von den deutschen Teams hatte sich Knochen mehr erwartet. Vor allem Mouseboards hat enttäuscht. Im E-Sport wird auf Pleiten schneller reagiert als im Fußball. Silver und Blizzard haben Mouseboards verlassen. Gestern wurde es announced, ja. Gestern wurde es alles öffentlich gemacht dann. Knochen wird jetzt versuchen, aktuelle Informationen zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist es meistens die Seite der Terroristen, die auf Dust 2 den Ton angibt. Das hohe C wäre da beispielsweise A lang, meistens genutzt in Kombination mit A kurz, um den Gegner mehr oder weniger in die Zange zu nehmen. Beide dieser Wege führen zum Borgenplatz A. Ansonsten gibt es die Möglichkeit über die Mitte oder den Lower bzw. Upper Counter-Strike als Profisport. Aus Computerspielen wird E-Sport. So der Titel dieses Beitrages von Fritz Schütte in SWR 2 Leben. Redakteur war Rudolf Linzen. Wenn Sie mehr wissen wollen oder auch das Manuskript dieses Beitrages haben möchten, dann schauen Sie doch auf unsere Internetseiten unter www.swr2.de/leben. SWR 2 Leben, montags bis freitags im Radio von 10.05 Uhr bis 10.30 Uhr.